Erster nachdem Moses, der Diener Gottes, gestorben war, sprach Gott zu Josua, dem Sohn Nuns, der Moses gedient hatte, zweiter, weil mein Diener Moses nun tot ist, sollst du dich mit diesem ganzen Volk aufmachen und über den Jordan in das Land ziehen, das ich den Israeliten geben will. Dritter, ich werde euch jeden Ort geben, den ihr betreten werdet, so wie ich es Moses versprochen habe. Vierter, euer Gebiet wird von der Wüste und dem Libanon bis zum großen Fluss Euphrat reichen, sowie das ganze Land der Hethiter bis zum Mittelmeer im Westen. Fünfter, niemand wird dir dein Leben lang widerstehen können, denn ich werde mit dir sein, so wie ich mit Moses war. Ich werde dich nicht verlassen und dir immer helfen. Sechster, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe geben, das ich ihren Vätern versprochen habe. Siebter, sei nur stark und sehr sorgfältig, damit du genau nach dem ganzen Gesetz handelst, das mein Diener Moses dir gegeben hat. Weiche nicht davon ab, weder nach rechts noch nach links, damit du bei allem, was du tust, Erfolg hast. Achter, du sollst dieses Gesetzbuch immer lesen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit du alles befolgst, was darin steht. Wenn du das tust, wirst du bei deinen Vorhaben erfolgreich sein und klug handeln. Neunter, ich habe dir befohlen, sei stark und mutig. Hab keine Angst und lass dich nicht entmutigen, denn Gott, dein Herr, ist mit dir, wohin du auch gehst. Zehnter, dann gab Josua den Anführern des Volkes diesen Befehl, Elfter, geht durch das Lager und sagt dem Volk, bereitet euch Essen vor, denn in 3 Tagen werdet ihr den Jordan überqueren. Ihr werdet dann in das Land ziehen und es in Besitz nehmen, das Gott, euer Herr, euch geben will. Zwölfter, zu den Rubenitern, Gaditern und dem halbstämmigen Manasse sprach Josua, 13. Erinnert euch daran, was Moses, der Diener Gottes, euch befohlen hat, als er sagte, Gott, euer Herr, hat euch hierher gebracht und euch dieses Land gegeben. 14. Eure Frauen, Kinder und euer Vieh sollen in dem Land bleiben, das Moses euch jenseits des Jordan gegeben hat. Aber ihr, alle kampffähigen Männer, sollt bewaffnet vor euren Brüdern herziehen und ihnen helfen. 15. Ihr sollt ihnen helfen, bis Gott auch euren Brüdern Ruhe gegeben hat, so wie er es euch getan hat, und bis sie das Land in Besitz genommen haben, das Gott, ihr Herr, ihnen geben will. Dann könnt ihr in euer eigenes Land zurückkehren und es in Besitz nehmen, denn Moses, der Diener Gottes, hat es euch jenseits des Jordan im Osten gegeben. 16. Sie antworteten Josua, alles, was du uns befiehlst, werden wir tun, und wohin du uns schickst, dorthin werden wir gehen. 17. Wir werden dir in allem gehorchen, so wie wir Moses gehorcht haben, wenn Gott, dein Herr, mit dir ist, wie er mit Moses war. 18. Jeder, der sich deinem Befehl widersetzt und deinen Anweisungen nicht gehorcht, soll getötet werden. Sei du nur stark und mutig.